WDR 5 Hörspiel am Sonntag. Die Wand von Christine König. Musik Friederike Bernhardt. Leo? Ja? Ich... Robert? Blutig. Was? Ich will es blutig, richtig blutig. Das sagst du jetzt? Ja, blutig, aber so richtig blutig. Jetzt? Was? Nachdem wir es gegessen haben. Ja. Jetzt, nachdem wir es gegessen haben, vor einer Stunde. Ja. Ich habe dich gefragt, ich lade dich ein zum Leichenschmaus. Ja. Und warum hast du dann gesagt, durch? Ich esse mein Steak durch. Immer. Ich will immer alles anders. Was? Anders als es ist. Eigentlich bin ich Vegetarier. Du bist... Ja, ich sag immer das Gegenteil von dem, was ich denke, was ich sage. Was ich denke, was ich dachte, was ich sage. Warum? Weiß nicht. Und wie ist das so? Vor 2 Wochen ist mir das aufgefallen. Mein ganzes Leben lang. Ich sag immer das Gegenteil. Verstehe. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich wirklich wäre. Tja, also... Was? Na dann. Was? Na, der Abend... Ja. Wirklich? Was? Ein netter Abend. Ich finde ja. Tatsächlich. Ja. Sehen wir uns wieder? Ich glaube kaum. Wir haben ja eigentlich nichts gemeinsam mehr. Ja, stimmt. Außer... Die Frau. Die tote Frau, ja. Nele, ja. So früh gestorben. Ja, komisch. Sowas passiert. Menschen, die sterben. Hast du schon viele Tote? Wie? In deinem Leben, in deiner Biografie, also Menschen, die tot sind, die du, mit denen du, die du angefasst hast mal? Ich fass keinen Toten an. War die lange zusammen? Nee, gar nicht. So eine dramatische Geste, die... Die Urne, die Asche, nur wir zwei am Fluss, dieser Koffer. Ja, so wollte sie es. Ich würde jetzt gerne... Ja, stimmt. Diese Vorstellung, das Theater da, du hast da deine Vorstellung. Eigentlich der Koffer, ich... Ja, du musst doch diese Vorstellung spielen. Nein, ist doch viel zu spät jetzt. Nicht? Du hast doch gesagt... Abgespielt, die Vorstellung, ehrlich gesagt. Bist du kein Schauspieler jetzt? Doch. Morgen Bielefeld. Bielefeld, haben die ein Theater? Ja, die haben ein großes aus dem 19. Jahrhundert. Na dann. Also, der Koffer, den... Ach du, komm, wir trinken noch einen. Haben wir doch schon. Ja, so richtig abschießen, das Gehirn. Nee, nein. Na los, komm, mach die Tür zu, du. Hast du sie geliebt? Die Vorstellung? Nein, die Frau, du Penner. Du, hast du sie geliebt? Nein. Ja. Du? Ja? Ich geh dann. Es sei denn, der Koffer. Du hast sie geliebt? Das gibt's doch nicht. Denn komm, da müssen wir trinken. Ich müsste jetzt wirklich los. Oh, jetzt erst recht. Du hast sie geliebt? Komm sie schon. Hat einen Namen, falls du... Ja, schon der Name. Ja? Gott, so spröde. Oder war sie doch? Also, nicht im Bett. Was? Nicht im Bett. Nee, das nicht. Vergeudetes Leben, Ingenieurin. Was? Ist doch komisch, im falschen Beruf zu sitzen sein Leben lang. Ja, meinst du? Hat doch jeder das Problem. Dann dieser Ehrgeiz. Falscher Ehrgeiz. Ein bisschen wie du. Nein, ich bin eigentlich nicht so, oder? Oder doch? Ja, ich geh. Komm, mach doch die Tür zu. Na komm, komm, trink mit mir. Lass mich. Na komm jetzt. Komm schon. Fass mich doch. Ich stell euch beide vor, ihr Vögel. Mal auf mich anzufassen. Komm, los, du Sackgesicht. Penner. Hast du sie geliebt? Ja, du hast sie. Hast du, nein. Hast du, du Sackgesicht. Nein. Du bist sicher ein schlechter Liebhaber. Du hast so was Melancholisches, Intellektuelles. Schlecht vögeln, aber gut denken. Hm? Nein, Idiot. Komm, Romeo. Hör jetzt auf, du Schauspieler, du. Los, trink, du. Nimm mich bitten, Klemmiger. Waschlappen, Hänger, Versager. Ja, immer schon totaler Versager. Ihr beide, eigentlich habt ihr ganz gut zusammengepasst, ihr beide. Aua. Ich hab einfach recht gehabt, immer schon. Der Mensch ist, was er ist. Versager. Auf. Zwei Versager. Aua. Au. Scha. Ja, okay. Okay, sorry, tut mir leid. Was? Wirklich? Ach, nein, mir. Muss man ja wissen. Du bist ja ganz schön durch. Durch? Na, fertig, empfindlich. Sensibel. Mit einem kleinen Scherz und schon. Kann ich noch bleiben? Jetzt? Nur bis morgen? Morgen? Nein. Spinnst du? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wo ich schlafen soll. Ja, im Hotel zum Beispiel? Oh, kein Geld. Du hast nichts. Das ist doch... Sag mal. Versager, sag ich doch. Okay. Ich geh. Ja, dann hast du dir heute wohl mehr erhofft. Ach, halt die Klappe. Nichts vererbt die Frau. Sie heißt Nele. Als einen alten Koffer voller Weiberkram. Nichts als Kram, ein Koffer. Wirklich trostlos. Ja. Alte Sachen. Keine reiche Tante, die Tante. Ingenieurin. Schlechte. Das ist gar nicht wahr. Sie war sehr erfolgreich. Na ja, komm, jetzt trinken wir. Ich mach das Feuer nochmal richtig. Was geht dein scheiß Telefon immer? Ja, Business. Nur kurz, warte mal. Kurz, ist alles immer kurz. Kurz mal dies und kurz mal das, mal kurz was machen, mal kurz vorbeikommen, mal kurz sterben, mal Kinder machen, na, Robert, komm. Wie, du hast was gegen Kinder? Ja, ich hab verdammt viel gegen Kinder. Kleinkinder, verstehe. Ich will nicht, dass nach mir noch was kommt. Was telefonierst du denn immer? Schon müde, muss ich sagen. Wäre so gerne mal wieder betrunken mit jemandem zusammen, so tief und unergründlich sinnlos. Mit Nele ging das richtig gut übrigens. Das ist jetzt aber auch schon spät. War sie nicht schon tote Frau? Eigentlich. So kann ich mich jetzt hier irgendwo hinlegen? Tiefes, tiefes Weltverstehen. Hast du auch eine Zahnbürste für mich? Ich bin Zahnarzt. Das ist natürlich. Ich bin so allein jetzt. Entschuldigung. Grade, oder? Ich kann jetzt auch mal kurz zum Block hin. Hast du mal mit einem Kerl? Was? Na, so aus Langeweile. So, die Zahnbürste war. Nur so, also aus purer, tödlicher Langeweile. Und mein Telefon, entschuldige mal eben. Oder Trauer? Das war jetzt für mich. Ja, ganz sicher. Da haben wir eine Freundin, eine Frau. Ja, keine Angst. Ja. Nele ist ganz normal. Ja, keiner ist hier anders als der. Ja, eben, ja, so. Jetzt mache ich mal das Fenster auf. Ist das der Koffer? Ja. Ist da wirklich nichts drin? Es wird kalt. Nichts, gar nichts? Nichts und nichts und wieder nichts. Weißt du was dagegen, wenn ich mal... Du denkst, ich belüge dich und da sind Goldbarren drin? Nein, ich hab... Daher weht der Wind. Der Wind weht immer aus derselben Richtung. Ich dachte nur, vielleicht ist da was Persönliches. Ist aber auch egal, wirklich egal. In deinem Scheißleben ist immer alles egal, oder? Nein, wirklich, ich weiß doch. Wirklich, ich hab die Scheißrolle in dem Scheißstück da, das ist doch egal. Ich vögel die Frau von einem anderen, ist doch egal. Ich gehe nach Bielefeld, nach Scheiß-Bielefeld, ist doch egal. Nein, das ist doch egal. Wirklich. Oder? Nein. Ist es egal? Nein? Du willst den Koffer, also nimm den Scheißkoffer. Nein. Das ist das Tragische an armen Leuten, sie brauchen wirklich Geld. Ja, du bist so ein Arsch. Ach, Göttchen. Dramatische Gesten machen einen Versager auch nicht gerade attraktiver. Was ist denn das? Immer schon dein Gehabe, ihr Gehabe. Irgendwie habt ihr ganz gut zusammengekommen. Das ist ja interessant. Nicht wirklich. Das ist ja da, das... Da Drama, Müll, Lebensunlust, Depression, na was? Papiere hier. Schmeiß weg. Bang, aha. Schmeiß so weg den Dreck. Direktor Richter. Mann, oh, was sind denn das für Zeichnungen jetzt? Ist doch egal jetzt. Ja, nur das... Ist das nicht die Bank hier gegenüber? Nee. Jetzt guck dir das mal an. Nee. Eine Zeichnung von der Bank hier. Eine Zeichnung von der Bank. Ja, das ist doch hochinteressant. Hier ist mal ein Brötchen oder Zeitung. Was ist denn das jetzt? Zeitung lesen, ich will eins ohne Korn. Ich hasse das Zeug, Körner, Bio und gesunde Menschen. Besser, Wisser, alles Wisser, Weltenritter, Einverleiber. Schneiderbank, Feltonisten. Jährliches Volumen, Auftrag, Tresorraum, Schließfächer. Verlogenes Dreckspack. Sichtung, Räumlichkeiten, Sicherheitscheck. Aha. Herrscher und Beherrschte. An den Vorstand der das Schneiderbank. Das ist das einzig wahre Wahrheit. Sehr geehrter Herr Richter. Richter? So. Den kenne ich, also so ein Weltenmensch, Bankverbrecher im Sehr Bio-Hand. Geehrter Herr Richter, ich muss Sie weiter auf den eklatanten Sicherheitsmangel Jetzt hör schon doch mal tot, zu. Zu Ende beherrscht. Hör doch mal zu. Hör doch mal zu. Die ungeklärten Besitzverhältnisse des Wohnhauses Weberstraße 3 in direkter Nachbarschaft zur Bank lassen uns nach wie vor nicht garantieren, dass die Außenwand zum Tresorraum ausreichend gesichert ist. Ich kann demnach eine Sicherheit der Baustruktur nach Standard 53b der Bauverordnung nicht gewährleisten. Mit freundlichen Grüßen, Nele Winter, Bauingenieurin im Prüfungsamt für Sicherheitsanlagen. Leo. Robert. Diese Bank. Du legst dich aufs Sofa und vergiss nicht die Zeitung. Direkt gegenüber, das... Auf keinen Fall die Zeitung. Ja, nein! Wenn da einer einbricht, vor deiner Nase. Mir doch eine egal. Bank, eine Sicherheitslücke. Die Zeitung, vergiss die Zeitung nicht. Du wolltest doch immer. Was? Eine Bank knacken. Spinnst du? Früher. Das ist doch, will doch jeder mal. Und macht keiner. Nein. Ist ja auch verboten. Gott. Du bist so... Es ist doch verboten. Klar ist das verboten. Steht ja auch dran. Achtung, Bank, Einbruch verboten. Nein. Nicht? Idiot. Du kannst es dir leisten. Ich habe nur gesagt, eine Bank auszurauben ist ein krimineller Akt. Ja, was soll mir das sagen? Denk mal darüber nach. Wenn du etwas sagst und was das sagen soll. Ich sag nur klar, dass wir keine Bank ausrauben, weil es verboten ist. Jedermann hat das Recht, eine Bank zu überfallen. Ach ja? Ja, weil Banken prinzipiell kriminell sind. Man ist sozusagen unter sich. Oh Gott, ja, das ist ja klar. Sogar meine Pflicht, eine Bank auszurauben, um das ökonomische, ökologische Scheißgleichgewicht wiederherzustellen. Bürgerpflicht. Und würdest es nie tun. Nur um das mal klarzustellen. Weil es verboten ist, gut und böse, das beeindruckt sogar dich. Gut und böse, Penner. Es gibt Gut und Böse. Es gibt nur Dumm und Dümmer. Und deswegen bist du so verzweifelt. Ich bin nicht verzweifelt. Mir fehlt jegliche Orientierung. Ach Quatsch, ich brauch keine Orientierung. Du fliegst im Nichts herum, ohne irgendeinen Zusammenhang. Ich bin ein postmoderner Mensch, so fühlen alle. Ratlos, machtlos. Wie alle, das Weltall. Ohne Sinn und Verstand. Dunkel. Du musst dich betrinken. Dunkel da draußen. Weil du keinen Wert mehr hast, keine Moral. Moral ist was für Feiglinge. Dann tu's doch. Was? Jetzt diese Bank, diese böse, böse Bank mit dem eklatanten Sicherheitsmangel. Das ist doch theoretisch. Ja, verstehe, verstehe. Was soll das heißen? Ja, theoretisch ist immer eine dicke Klappe. Das ist doch ein Gedankenspiel. Ist alles ein Spiel. Du bist doch noch nicht mal in der Lage, dialektisch zu saufen. Du sitzt in deiner fetten Villa, du langweilst dich. Post zu Tode. Du bist niemand, nichts. Du bist einfach alt und tot. Ich hab's eben nicht nötig. Dann tu doch mal was. Na was? Ja, tu endlich mal was selber. Ja, ich will's aber nicht. Ja, weil du feige bist. Weil's verboten ist. Also, Entschuldigung, aber das wird albern jetzt. Du machst es sowieso nie. Ich weiß. Ja, du hast recht. Ja, wir sind zwei alberne Idioten, betrunken. Ich, ja, du nicht. Ja, von mir aus. Ich kann dir nicht ausstehen. Ja, ja, ich weiß. Gute Nacht. Ich könnte dich fast. Ich lass das Fenster auf. Wach? Weißt du, vielleicht im Prinzip mache ich das. Vielleicht ist das ihr Erbe, die Idee. Wäre mal was. Bist du wach? Was meinst du? Wie lange dauert das, das Bohren und so? Ich knack die Bank. Hey, sie da! Was? Hey da! Bitte, was? Sie. Ja? Lassen Sie das Kind los. Was? Ich rufe die Polizei. Wie? Was? Sie sollen das Kind loslassen. Ja, aber... Nix da. Bitte nicht. Ich Klappe, Schlappe. Entschuldigung. Klappe halt. Also, Entschuldigung. Also, wirklich, das ist doch... Komm mal hier, mein Kleiner. Ich hab's doch bloß... Sag mal, hat die Frau dir wehgetan? Ich hab doch bloß... Ihr du Kind hat geweint. Schlampe. Ganz allein. Ich wollte... Fotze. Ich wollte doch nur helfen. Ich hab doch bloß... Alles gut. Also, sag mal, willst du die Bullen? Puh, das ist ja jetzt... Ihr Kind hat sie nicht mehr gesehen. Was willst du damit sagen? Ja, oder so. Ich weiß nicht, hat geweint, weil sie... Ich rufe die Polizei. Wie reden Sie denn mit mir? Jetzt komm mal her. Keine Sorge. Dreckige Schlampe! Was war denn das jetzt? Mann, Mann, Mann. Ich hab doch geholfen, ja? Mal hinsetzen. Mal kurz. Oh, lächerlich. Kann ich was zu trinken, bitte? Kennt das mein Kind? Nein. Nein, niemals. Männer. Frauen. Lächerlich. Ha? Er ist lustig, dann nix mehr. Also die Brötchen? Ja. Keine Körner? Ja. Zeitung? Verdammt. Verdammt? Vergessen. Das machst du extra? Nein. Wie ist das möglich? Ja. Immer vergisst du die Zeitung? Ja. Das ist passiv-aggressiv. Ja. Ich versteh's nicht. Musst du nicht arbeiten? Ich arbeite ständig. Ich seh's nicht. Wieso hast du so viel Geld? Innerlich. Hier drin arbeitet es ständig. Ich versteh's nicht. Du musst Zeitung lesen. Interessiert dich die Welt nicht? Nicht wirklich. Nicht morgens. Was mache ich jetzt? Hallo. Nein. Wo ist dein Vater? Geh nach Hause. Geh nach Hause. Nein. Ernst jetzt? Du solltest... Tut mir leid. Ja, mir auch. Du? Ja? Du sollst nicht bei mir sitzen. Ich? Ja? Nur kurz. Nein, dein Vater... Das war meine Mutter. Was? Das? Meine Mutter ist... Verstehe. Ja? Ganz nett, sicher. Nein. Verstehe. Warte. Ja? Was? Heute? Nein. Was jetzt? Nicht heute. So schnell. Du bist ja... Erstaunlich. Aber heute Abend? Oh, wieso so schnell plötzlich? Übermorgen wäre besser. Ist viel zu früh. Ich bin nicht vorbereitet, nicht ausreichend. Was, ich? Unmöglich. Ich mache keine Fehler. Nicht bei der Sache. Nein. Nein, mach dir keine Sorgen. Mehr als berechenbar, dieser Mensch. Ja, ruf mich an. Ich liebe dich. Hallo? Ah, gut. Na dann? Immer dieses Gejammer. Männer, alle, immer. Naja, meistens. Nee, immer. Jetzt geht es los. Was? Nichts. Nichts geht los? Ja. Das ist nicht viel. Ja, ja, ja. Da freust du dich so. Das kommt drauf an. Auf was? Nichts. bei dir ist viel nichts. Ich muss los. Lass mich nicht allein. Oh nein, das hatten wir schon mal. Ich will nicht nach Hause. Zahlen bitte! Ich möchte zahlen. Hört mich hier keiner? Bitte. Wo sind die Leute? Ist hier keiner? Geh. Nein. Geh nach Hause. Nur eine Stunde. Eine Stunde? Dann ist er weg. Wer? Mein Vater. Ich dachte, deine Mutter. Sie regt sich auf, wenn er da ist. Ja, verstehe. Bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte. Ist ja gut. Bitte. Ja. Bitte. Ich hab doch ja gesagt. Ja? Ja. Na gut. Eine Stunde. Dann wird eben mal der ganze Überwachungsapparat, der wird dann eben mal hier ausgepackt. Was hast du da? Eine Stunde, meinst du? Diese ganzen Geräte. Mein Plan. Mal sehen. Menschenberechnung. Was? Diese Kabel und dieser Laptop da. Ist der klein. Algorithmus. Naja, den Mann beende ich auch ohne Mathematik. Was? Wen? Du musst still sein. Du bist eine ganz schöne Klette. Entschuldige, verdammt, wo habe ich denn jetzt das Telefon? Viele Grüße. Ist beruflich. Bielefeld? Das ist verschoben. Offensichtlich. Entschuldige. Irgendwie mag ich dich. Ah ja? Ja. Ich dich nicht. Das mag ich so an dir. Nur Streiterei. Das ist das Schöne. Seit 2 Wochen schon immer. Ich liebe dein Leiden. Ja, kranker Mensch. Ich kann dich an- und ausschalten. Das kannst du nicht. Du bist so absehbar verletzbar. Arschloch. Hallo? Verdammt, jetzt bin ich zu spät. Zu spät? Wieso geht er nicht ran? Egal. So. Überwachen wir das Ganze von hier aus. Was denn? Was überwachen wir? Dann von mir aus, von hier aus. Bist du eine Agentin? Na gut. Immer fehlerfreundlich denken. Kleine Fehler, die nicht im System eingedacht sind, führen in Häufung zu Katastrophen. Gerade deswegen trainiere ich mein fehlerfreundliches Denken. Verstehst du? Detektivin? Superheldin? Ich lasse meinen Perfektionismus los. Sonst kommt man nicht vom Fleck im Leben. Für Ingenieure ist das sehr, sehr schwer, weil die Rechnung muss aufgehen. Sonst macht das Haus pft. Hier ist eine Steckdose. Zum Beispiel. Da schließe ich immer mein Fuckphone an. Wie bitte? Mein Telefon. Zum Beispiel dein Vater. Das war meine Mutter. Bist du dir da ganz sicher? Ich erweitere mein Bewusstsein und schon ist dein was auch immer marginal. Fuckphone, wirklich? Noch eben tödlich für die Konzentration, den ganzen Ablauf gefährdend, geht es jetzt schon gegen Null. Gegen Null. Damit muss ich leben. Nicht immer über die Null nachdenken. Ich rede definitiv zu viel, wenn ich aufgeregt bin. Immer schon. Jetzt bin ich angeschlossen. Wie heißt du eigentlich? Kind? Wo bist du? Kind? Jetzt kannst du die beiden sehen. Hier, da sind sie. Das funktioniert bestens. Kind? Was machen die da? Hallo? Ich bin doch noch hier drin. Hallo? Moment. Ich muss hier raus. Das gibt es doch nicht. Hast du alles besorgt? Ja, Hammer, Meißel. Hast du ja? In Zeitung? Du hast gesagt, abends kannst du. Was ist, wenn jetzt Krieg ist und wir haben das nicht mitbekommen? Was ist, wenn jetzt Geld entwertet ist und wir Idioten rauben eine Bank aus? Das Wetter umschlägt, das Klima explodiert. Du hast gesagt, abends denkst du dran. Schlagbohrhammer und Schubkarre. Schubkarre? Um den Bauschutt abzutransportieren. Wohin denn, Idiot? Auf einen Recyclinghof. Wann willst du denn dahin? Nach dem Überfall? Gut. Also, streiche ich die Abklebefolie und die Dunstabzugshaube auch. Du wirst ja richtig eigenständig im Denken. Gut, bitte, mach du die Liste. Hammer, Meißel, Bohrmaschine, von mir aus Kernbohr, aber ordentliches Kaliber und Waffe ebenso. Waffe? Ohne Waffe mache ich nichts. Waffe? Eine Waffe? Ich mache mit Waffe nichts. Was, wenn einer kommt oder drin ist? Ihn dann umdrehen und weg. Nur als Abschreckung. Das hat noch nie funktioniert. Darauf basiert die ganze... Eben nicht. Eben doch. Eben nicht. Eben doch. Ich kann jetzt nicht. Du bist ja doch noch hier. Und du? Bist du die ganze Nacht hier? Jede Nacht? Nein. Was? Wie lange? Wie bist du hier reingekommen? Hast du kein Zuhause? Und du? Es ist nur eine Stunde, dann ist er wieder weg. Wie oft kommt er denn? Sie gehen jetzt rein. Ich bin so nah dran. So nah. Hau jetzt ab. Ich gehe nur da in die Ecke. Kannst du nicht allein sein? Ich habe Angst. Angst? Wenn mich keiner sieht. Ich muss jetzt so konzentriert bleiben. Dass ich mich auflöse. Wie? Dass ich verschwinde. Kind? Wenn mich keiner sieht. Das ist allerdings... Ja. Krass, oder? Also, hier, mach ein Foto von mir. Ja, und? Dann schau ich dich an. Das ist doch... Oder du kannst mich dir vorstellen. Das reicht doch nicht. Ich mach das auch so. Mit mir? Mit meinem Kind. Dein Kind? Was, wo ist das? Tot. Siehst du? Was? Es ist verschwunden. Es ist gestorben. Warum? Weil du es nicht angeschaut hast? Ich bin hingefallen. Dann ist es gestorben. So. Oder so ähnlich. Das ist nicht gut. Gar nicht gut. Naja, Kinder sterben. Jetzt musst du gehen. Jetzt bist du schon wieder... Warte! Wie kommst du denn hier rein und raus? Wie denn? Wir sind drin. Ja, wir sind drin. Ja, wir sind... Ja, ja. Wir sind drin, das gibt's nicht. Wir sind in einer verdammten Bank. Wir sind ja, drin. Ja, Leo, ja. Das ist mein Kindheitstraum. Ja. Rein in eine Bank. Ja, wir müssen jetzt was machen. Was machen wir jetzt? Rausholen den Schotter. Ja, was machen wir jetzt? Dinge tun. Ja. Die Welt aus den Angeln heben. Leo. Wir sind drin. Wir sollten jetzt schnell machen. Die Schließfächer, wo sind die? Das ist so unglaublich, Gott. Wir sind so unglaublich. Wir sind die Unglaublichsten. Hast du alle Kameras geklärt? Komm, wir tanzen, du Sack. Hast du, ja? Hast du, bist du? Hast du? Das ist epochal. Wir sind epochal. Das ist das Beste, was ich je gemacht habe. Leo. Robert. Leo. Du guter, guter Mensch. Du bist ein Genie. Na ja, also komm. Weißt du das? Wirklich. Ich bin ein Genie. Wir sind verdammte Genies. Du bist mein Freund. Mein einziger wirklicher Freund. Du hast mir mein Ich gezeigt, mein wahres, heldenhaftes Ich. Endlich bin ich frei. Gott, Leo, das ist so viel Geld hier. Kriminalität. Komm, schnell jetzt. Kriminalität ist meine wahre Berufung. Ich hab Angst. Der ist böse, ja, Robert. Du bist so ein guter, guter Mensch. Leo, die Kameras. Ich liebe dich. Nein. Ich bin so richtig glücklich, wer hätte das gedacht? Dass ich noch mal so richtig glücklich sein kann, du Freund. Freund! Seid ihr drin? Ja, also ja, nein, wir sind, Sag mal, bist du irre, du telefonierst? Was schreit er da? Halt die Bohrmaschine, ich höre nix. Kriminalität! Ich höre nix. Wir sind noch nicht drin. Das ist so geil hier. Ich ruf jetzt die Polizei. Nein, wir sind noch nicht drin, nicht wirklich. Was hab ich denn? Verdammt. Vergiss nicht, mir das Zeichen zu geben und abzuhauen, rechtzeitig, Hallo. Wenn Leo im Tresor ist. Ich höre nichts. Hallo? Mach einfach, was ich dir sage. Ich höre nichts. Ich hab's nicht. Ich verstehe dich nicht. Dann musst du abhauen. Du musst auf der Stelle abhauen. Wenn ihr drin seid, kommt die Polizei. Ich liebe dich. Leute, wie geplant noch etwa 3 Stunden. Was? 3 Stunden Hallo. Bohren? Hallo? Das geht doch nicht. Ich Ich verstehe nichts. Hallo? Ja. Was ist? Was wollt ihr denn da? Was war das denn? Nein, ich, ja, das war nur egal. Das gibt's doch nicht. Jetzt schau dir das an. Was? Das ist doch ein Witz. Ja. Jetzt schau dir das an. Das, was? Ja, hier, der Tresorraum ist offen. Ja gut, dann geh da mal rein oder hauen wir ab. Ja, was? Nein. Los, rein da. Ich will das Geld. Das ist so viel. Aber hier. Was? Ja, die Schließfächer. Ja, die nehmen wir auch mit. Nein, ja. Hier, da ist jemand drin. Hä? Guck. Was machen Sie hier? Wollen Sie mein Kind klauen? Sie. Wollen Sie? Nein. Schlampe. Nicht schon wieder. Ich Sie haben hier... keins, stimmt's? Ich? Ja, Sie sehen so kinderlos Sie sind aus. Doch einfach in Ruhe. Was machen Sie hier? Sie, was machen Sie hier? Das ist mein Café. Mama. Ach, Sie sind... Die... Was? Sie sehen so anders aus als gestern. Ich sehe so aus, wie ich will. Das ist mein Recht als Frau. Mal so, mal so. Mama. Das ist meine radikale Sache. Und schlafen tue ich mit wem ich will. Ja, dann wie Sie und wollen. Sie gehen allerdings jetzt. Nein, das geht gerade eben nicht. Ich habe zu tun. Glauben Sie, Sie können mein Kind klauen? Ich will Ihr Kind nicht. Sind Sie vom Jugendamt? Gesundheitsamt oder so? Die denken, die können alles, weil sie unkündbar sind, die Schweine. Sie haben mich hier eingesperrt. Wollen Sie mich verklagen? Ich habe hier nur gesessen. Sie sitzt nur hier und beobachtet. Klappe. Verstehe. Sie sind also ein Spanner. Es gibt viele Perverse. Sie sehen pervers aus. Ich bin ganz normal. Sie sind einfach so angezogen, so ohne was. Was? Was? Ohne Zeichen. Irgendein Zeichen. Dass ich was sehe, wer Sie sind. Nehmen Sie doch mein Telefon, ein Fuckphone 20. Das ist ein klares Zeichen. Pervers. Lassen Sie mich doch in Ruhe. Da passt die Hose nicht zu. Sie spinnen. Ich weiß noch nicht was. Sie sind pervers. Mama. Das sind immer die Normalen. Du musst auf die Normalen aufpassen. Das sind die Perversen. Sexisten, die Kinderschänder, die Kinderklauer. Ich gehe. Sie bleiben schön hier. Ich rufe den militanten Mutterschutz. Alles Frauen. Eigene Polizei. Ohne faschistische Männerdominanz. Kaum wird man vergewaltigt, wird man auch noch fertig gemacht. Sie wurden vergewaltigt? Sie nicht? Ich gehe. Sie bleiben. Ich hab doch nichts gemacht. Na, wer weiß das schon? Dann muss mein Kind in 10 Jahren zur Therapie und dann kommt raus, dass Sie das waren. Was denn? Ja, das weiß ich doch nicht. Sie sind verrückt. Nur achtsam. Ich lass los und bin bereit zuzuschlagen, wenn was passiert. Man muss zuschlagen, bevor was passiert. Dann passiert auch nichts. Das sind die Jahrhunderte in mir. Scheiß Jahrhunderte. Erfahrung in den Genen. Also haben Sie ja Probleme mit den Instinkten ohne Kind. Hören Sie auf, das ist ein Versehen, dass ich hier sitze. Ich habe eine sehr persönliche Sache zu klären. Das reicht. Ich will hier doch gar nicht sein. Daran ist nur dein Kind schuld. Ach, das ist auch noch mein Kind schuld. Ich hol die anderen. Wir müssen das beraten. Die Macht muss endlich gebrochen werden. Wir sind kurz davor. Wir entwickeln die Mittel. Es geht um Geld, um Produktionssmittel. Ich sperre dich wieder ein. Robert! So was, was jetzt ist, genau. Robert, komm doch! Das hasse ich so wahnsinnig. Was ist denn? Jetzt komm doch! Was ist? Ein Match! Was? Oh Gott! Hallo, Sie! Was? Da, ein Mensch, da. Was? Geben Sie Hilfe! Was? Wer sind Sie? Fassen Sie mich nicht an. Hilfe! Wer sind Sie? Erschießen Sie mich nicht. Nein. Doch! Was? Hände hoch! Hände hoch, spinnst du? Ich hab kein Bild mehr, verdammt. Verdammt! Was für ein Schwachsinn das hier alles. Willst du mein Telefon? Klappe. Du denkst wirklich, das ist meine Schuld? Wegen dir bin ich hier, deine dämliche, kranke Mutter. Ist doch nicht meine Schuld. Du klebst an mir. Seitdem du da bist, komm ich nicht vom Fleck. Also, deine Haut. Was? Sieht so... Die flabbert. Wo? Da, überall. Stimmt nicht. Doch, da. Dir fällt dabei der Arm ab. Und einen Buckel hast du auch. Ich? Nein. Wo? Willst du raus? Ja. Soll ich dich rauslassen? Du hast einen Schlüssel? Ja. Dann lass mich raus. Hashtag vergiss es. Was machen Sie hier? Was machen Sie hier? Das ist unsere Bank. Das ist ganz sicher meine Bank. Nein. Ich rufe die Polizei. Nein. Los, raus da. Nehmen Sie doch die Waffe weg. Komm, wir hauen ab. Raus aus meiner Bank. Es ist meine Bank. Sie sind nicht Herr Richter. Richter wurde entlassen. Ah ja? Er hat sich verspekuliert. Das ist doch kein Kündigungsgrund. Er hat sich nicht um die ausreichende Sicherung der Bank gekümmert. Na also, los, raus hier. Und jetzt ist das meine Bank. Meine so, Bank. Und jetzt reicht es aber. Leo? Was? Leo, die Waffe bitte, pass doch auf. Genau ja? Jetzt. Bitte, bitte nicht schießen. Klappe raus. Nicht schießen. Leo. Hilfe. Klappe. Ich will nicht sterben. Das ist aber meine Bank. Dann nehmen Sie meine Bank. Ich also, bin sowieso, ich bin so unglücklich. Ich bin ja. so Ich bring mich um. Ja, aber wir können uns doch einigen. Wir nehmen das Geld. Sie bleiben in der Bank, am Leben. So. Ich will ja gar nicht sterben. Sterben im Tresorraum. Mhm. Ich ruhe mich doch nur aus hier, ab und zu. Das war alles so anstrengend. Dieser Erfolg. Die spinnt. Sie sind meine Erinien. Das sind aber Frauen. Ich habe die Bank und jetzt ist die Bank mein Fluch. Immer ist alles mein Fluch, was ich haben will. Sowas kenne ich. Klappe alle beide. Ja, die Bank ist der Fluch. Was ist denn? Sie sind der neidische Zorn. Sie da mit der Waffe. Was ist denn mit der Bank? Was stimmt denn da nicht mit meiner Bank? Ist doch egal. Ja, egal. Ist egal. Ja, immer ist alles egal. Erschießen Sie mich ruhig. Los. Erschießen Sie mich! Nee, oh Gott. Eben nicht. Das ist jetzt eben mal nicht egal. Je mehr Karriere ich mache, desto abstoßender werde ich. Mein Glanz, sein Ekel. Meine Bank, seine Demütigung. Ja, eben. Herr Richter? Ja? Was wollen Sie? Ich kenne mich aus. Ich kenne mich aus. Sie haben ihn abgesägt, Ihren eigenen Freund. Ja, musste ich doch, oder nicht? Ach, sei doch still. Es ist schrecklich. Ja. Ich kann mich gut in andere hineinversetzen. Ach, erschießen Sie mich. Hm. Und mein postfeministisches Problem, ich kann nicht mehr. Verstehe. Ich kann wirklich nicht mehr. Was verstehst du da? Da ist überhaupt nichts zu verstehen. Sie hat ein Problem. Ja, ein postfeministisches. Ja, so. Ich habe das alles durchanalysiert. Mhm. Das Thema Karriere, die Auswirkungen auf mein Sozialverhalten. Jetzt also lesen Sie keine Zeitung, oder? Auf zu reden, ich verstehe kein Wort mehr. Ruhig mal, Leo. Also in dieser Geschwindigkeit, die Beziehung dann wieder... In dieser Langsamkeit. Ja, schauen Sie sich um, wie schön Geld ist. Es wird ja nur hässlich, das, was man damit macht. Ja. Ich kenne den Artikel aus der Zeitung, über den Empathieverlust, Genau der, dieses Unbehagen. Das ist doch alles Schwachsinn. Das macht es nicht weniger drastisch. So, ich hol mal das Geld jetzt. In mir die Traurigkeit. Mein Therapeut sagt, dass ich... Also ich bin gleich fertig mit dem Geld. Diese Traurigkeit, wenn ich meine geliebte Bank betrete. Genau das verstehe ich eben nicht. Wo ich jahrelang darauf hingearbeitet habe, im Aufsichtsrat. Das geht. Das ist toll. Das ist nicht so schlimm. Nur weil ich Richter abgesägt habe? Den eigenen Freund. Das war die Chance. Sie wollen das doch nicht etwa lösen jetzt, oder? Einer muss das doch lösen. Einer muss das doch Schluss lösen. Schluss jetzt! Was? Die spinnt! Das macht mich nervös. Frauen, die so reden, das geht nicht. Du hast so ein Frauenbild. Das macht mich nervös jetzt, dieses Gequatsche. Dass Frauen so viel reden! So, jetzt habe ich, glaube ich, Angst. Diese Bank gehört mir! Mein Moment! Diese dauernde Gequatsche! Warum funktioniert es nicht? Das Leben. Kaputt! Ja. Sie haben den besten Moment meines Lebens kaputt gemacht! Immer fehlt die Liebe. Das ist es. Ja, allerdings, eben die Liebe, die fehlt. So. Moment. Wenn ich das bedenke, wenn Sie, jetzt meine Bank überfallen, dann ändert das vielleicht alles. Ja, dann gibt es eine Versicherung. Nein, dann bin ich ja das Opfer. Dann haben alle Mitleid mit mir, weil ich traumatisiert bin und weil meine Bank zerstört ist. Dann bin ich wieder nice, denke ich. Also denke, ja. Ja, jetzt müssen wir dann aber auch mal. Ich bin traumatisiert, und danke. Und ich kriege keine Luft mehr. Nee, man muss mir nicht... Ich kann nicht mehr atmen. Das Loch in der Wand ist doch da. Das Loch in der Wand, das ist der Beweis. Ich kriege keine Luft mehr. Man wird sich fragen... Was? Ja, man wird sich fragen, was hat die da gemacht? Instinkt? Liebe zur Bank? Workflow? Wie bitte? Nein. Wovon reden wir? Ich brauche einen Schaden. Wohl oder übel. Einen körperlichen Schaden. Schlagen Sie mich? Ich schlage keine Frauen und dich bestimmt überhaupt nicht. Ach nein? Nein, ich habe noch nie eine Frau geschlagen. Bist du dir ganz sicher, Leo? Ja, ja, gut, ich bin oder schießt sie euch. Los, was will das denn? Los, das wird doch weg. Oder Sie schlagen mich. Oder Sie, nein, Sie schießen. Lass mich! Robert? Gott, Leo. Bist du? Die Frau. Ich hab die Frau. Ja. Ich hab jetzt. Ist sie tot oder was? Ja. Gott, Was? Nein. Ich habe die Frau erschossen? Leo. Nein. Ich hab... Los, weg hier. Ich kann nicht. Ich hab... Komm schon, wir müssen jetzt hier raus. Aber ich, ganz schnell. Ich hab die Frau erschossen. Leo, ich hab das Geld. Wir haben alles. Wir müssen hier raus. Ich kann nicht. Ich bin ein Mörder. Leo, komm jetzt auf der Stelle. Das ist zu viel. Ich bring mich um. Was? Nein. Ich kann nicht. Ich hab das. Ich bitte, nein. Bitte, Frau. Auf. Leo. Bitte, Frau. Wach auf. Leo. Sei wach. Leo. Sei doch bitte wach. Leo, raus hier. Bitte, bitte. Raus hier. Bitte, bitte, wach auf. Wach auf. Ja. Bitte. Bitte, wie? Wir gehen jetzt raus. Wir waren drin. Ja. Wir waren wirklich drin. Ja, Robert. Ist es nicht unglaublich? Ja, das ist es. Alles, wie du es sagst. Dass ich das alles so gesagt habe. Alles nach Plan. Mein Plan. Diese Wand zur Bank. Die Wand genau, wie du sagtest. Ja, das war Wissen zur rechten Zeit richtig genutzt. Du bist ein Genie. Nein, ja, vielleicht. Dass dann diese Baustelle war. Ja, ich habe eben die Kontakte. Dass man unser Bohren nicht hört. Ja. Und auch Leo. Ja, Leo. So berechenbar. Ja. Ja, wie konntest du wissen, dass er das macht? Leo hat so Angst vorm Tod und will immer das Gegenteil von dem, was du willst. Also ein bisschen Tod, ein bisschen Nein sagen, alles zur rechten Zeit. Sagen wir mal Mathematik. Ich liebe dich. Ich dich auch. Wir sind in der Zeitung. Wirklich? Ja. Wo? Hier. Der genialste Bankraub der Stadt. Und das ohne jegliche eben. Kriminelle Vorbildung. Eben. Und keiner weiß, wer es war. Ja, eben. Ja. Warum hat es so lange gedauert? Warum hat es so lange gedauert? Warum bist du immer noch hier? Warum hast du nicht angerufen? Du siehst schrecklich aus. Deine Haare. Selber. Was ist passiert? Was passiert hier? Ich habe die Polizei nicht gerufen, weil ich dachte, du bist noch drin. Nele, ich liebe dich. Komm, lass uns abhauen. Liebe, ja, das ist so eine Sache. Ja, das Geld. Wir haben jetzt Geld und Liebe. Es geht nicht ums Geld. Das Geld solltest du gar nicht mitnehmen. Nicht? Nein? Nur einbrechen und raus und die Polizei für Leo. Ja, Leo. Leo im Gefängnis. Wie geht es ihm? Schlecht, sehr schlecht. Ja? Vielleicht viel schlechter, als wenn er jetzt im Gefängnis wäre. Da sollte er aber sein. Ich weiß. Aber da ist er nicht, da ist er nicht. Leo geht es sehr schlecht wegen dieser Frau. Er sitzt zu Hause mit 10 Millionen Euro. Nele, bitte, er leidet. Nicht genug. Nicht genug. Alles war perfekt, bis auf einen Fehler im System. Diese Bankfrau. Eben nicht. Was? Du. Wolltest du dich über mich lustig machen? Wie könnte ich? Mich benutzen? Ich habe jetzt einen Freund. Und Geld. Und Liebe. Ich kann endlich aufhören mit dem Scheißtheater. Du hast immer gesagt, Geld ist dir nicht wichtig. Ja, Geld. Als es da war, wollte ich es plötzlich. Ich glaube... Ich sage immer das Gegenteil von dem, was ich denke, was ich sage, was ich dachte. Ich will, dass du ihn anzeigst. Ich wusste ja nicht, wie schön es ist, das Geld. Warum sagst du ihm nicht, dass die Frau lebt? Leo leidet wegen der Frau. Die Frau ist doch gar nicht tot. Das stand in jeder Zeitung. Er liest keine Zeitung mehr, er ist traumatisiert. Das sind wir alle. Er denkt, er ist ein Mörder. Er hat mein Kind umgebracht. Das war ein Unfall. Er hat mich liegen lassen. Er war jung. Ich war auch jung. Das ist so lange her. Das war gestern. Ich zeig mich selbst an. Uns alle drei. Ich verlasse dich. Nein, ich verlasse dich. Ich verlasse dich, Nele. Nein, ich verlasse dich. Ich verlasse dich. Ich verlasse dich zuerst. Schau dich an, wie du hier sitzt seit Wochen. Seit Wochen? Aber das ist doch deine Schuld. Entscheide dich. Ich und das Geld und Leo oder gar nichts. Aber das war doch mein Plan. Ja, Nele, wer wird dir glauben? Ich erzähle alles. Aber dir glaubt keiner. Du hast dich selber abgeschafft. Schau dich an. Ja. Ich gehe. Ich bin schneller als du, Schlappschwanz. Ja, ich weiß. Ich bin einfach besser als du. Ja, gratuliere dir. Robert? Leo. Ich hab sie gesehen. Wen? Die Bankfrau. Lisa, die Bankfrau, die ich erschossen habe. Nein, das kann nicht sein. Sie lebt. Sie ist tot. Bist du sicher? Ganz sicher. Hörst du mir das? Aber ja. Du hast schon mal gelogen mit Nele. Aber ich schwöre. Mir vorgespielt, erst tot, dann nicht tot. Jetzt tot? Nein, ganz sicher. Ich glaube, ich bin verrückt. Nein, Leo, nein, nein, nein. Ist die Bankfrau tot? Aber ja. Aber ich habe sie gesehen. Das ist dein Gehirn. Das ist dein Gewissen. Lass mich nicht alleine, ich halte das nicht aus. Ja, mach einfach, was ich dir sage. Also wir sollten jetzt endlich abhauen. Ich will nicht ins Gefängnis. Mach einfach, was ich dir sage. Ja, aber wenn sie noch lebt, ich muss dir was sagen. Ich bin ein Mörder. Prinzipiell. Ich habe sie einfach liegen lassen. Ach, das ist so lange her. Und ich habe sowas auf dem Gewissen. Wir hauen ab, Leo. Wir lassen alles hinter uns. Meinst du, vielleicht habe ich was gegen Frauen? Das haben wir alle. Auch Frauen haben was gegen Frauen. Jetzt aber schnell. Aber was passiert, wenn ich wieder... Man kann sich ändern. Und Nele lebt? Ganz sicher. Warum sitzt du hier? Warum? Es regnet. Auf dich drauf. Ja, und? Bist du verrückt? Ja. Verstehe. Wie ist das so? Nicht so schön. Nein, im Ernst jetzt. Ich glaube, das ist nur eine Phase. Keine Sorge. Temporär aus dem Gleichgewicht geraten. Verrückt ist man immer nur durch die Koordinaten. Anderes System plötzlich. Verrutscht eher. Warum bist du denn verrutscht? Man kann nicht aufhören zu denken, was? Wenn das so schlecht ist? Man kann sich das nicht aussuchen, glaube ich. Meine Mama sagt, dass man sich aussuchen kann, was man wird. Ja, erstmal ja. Mein Vater ist auch verrutscht. Die Welt ist ziemlich kompliziert. Willst du sterben jetzt? Ich kann nicht. Warum? Ich habe Angst. Ist das ein Mittel? Wie? Ein Mittel gegen Sterben. Nein. Warum? Meine Mama sagt, sie hält es nicht mehr aus. Sie hat Angst. Sie stirbt bald. Deine Mama lebt noch lange. Gerade wenn man es nicht so gut aushält, ist das Leben ziemlich zäh. Wie lange sitzt du schon hier? Weiß ich nicht mehr. Oh, das hätte ich fast vergessen. Der Brief von Robert. Aha. Und Leo. Du sollst mitkommen. Wohin? Auf die Inseln. Aha. Sie haben ein Ticket für dich. Du sollst dich nicht so haben. Du sollst ihnen verzeihen. Ja, sag, ich kann nicht. Ich muss arbeiten. Du sollst nicht so kleinlich sein. Ja, da ist was dran. Trotzdem. Du solltest gehen. Warum? Hier wird gebaut. Alle Wände werden gleich abgerissen. Du brauchst ein Zuhause. Was wird denn gebaut? Ein Café. Aber das hier ist doch eins. Das neue wird schöner. Oder größer. Bis morgen. Bis morgen. Morgen. Ja, ich... Bis morgen. Ich komm ja. Ich steh auf, ich gehe nach Hause. Ist ja lächerlich. Nele? Leo? Gott, siehst du beschissen aus. Ich... Nele, Nele, ganz schnell, ich... Du hast einen Bart. Ja, ach so, ja, ja, aber der ist falsch. Verstehe. Sie wissen, wer wir sind. Schön. Was? Nein, dass wir es waren. Ist das da das Geld in der Tasche da? Ja. Dann kriegen sie uns also. Du warst doch nicht dabei. Aber ich... Also Moment mal, ich... Ich hab es doch erfunden. Ja, ja. Ich hab alles. Ja, ja, Robert sagt, ist auch egal. Verzeih mir bitte. Ich kann nicht los sonst, als du da hingefallen bist. Ich bin einfach weggegangen. Das Kind, ich... Es gab gar kein Kind. Hat nie eins gegeben. Danke. Was? Es gab kein Kind. Du bist weggegangen. Ja, aber danke. Aber ich hab doch noch gar nicht... Ich hab diese Frau, diese Bankfrau. Diese Frau lebt noch, Leo. Die ist doch... Ja, ja, das ist lieb, dass du das sagst. Danke, Nele, danke. Das Ganze war mein Plan. Der Bankraub. Alles. Du siehst so beschissen aus, ehrlich, dass... Muss einer mal sagen. Naja, ich muss los. Kümmere dich mal um dich. Die Tasche. Das Geld. Du hast die... Das Geld. Das Geld. Das war alles meine Idee. Fehler inklusive. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Ach, halt die Klappe. Ich war das. Ach, halt die Klappe. In gewisser Weise, also Arbeit, ja, doch, nein. Eher Architektur, doch, nein, Mathematik. Ach, halt die Klappe. Ach, halt die Klappe, du genetisch Systemgesteuerte. Rational kommst du da niemals raus. Begreif es endlich, du endliche Sorge. Selbstvernichterin, biologische Übergangsstudie, Verfallsgeschrei, Endzeitgefase, verhaltensauffällige Nichtshalter. Das war meine Bank. Mein Überfall. Meine Rache. Die Wand von Christine König. Mit Marc Hosemann als Leo, Arn Klawitter als Robert, Judith Engel als Nele, Anna Drexler als Bankfrau Lisa, Barbara Philipp als Mutter und Julia Fritz als das Kind. Musik Friederike Bernhardt. Gesang Sophia König. Technische Realisation Matthias Fischenich und Steffen Jahn. Regieassistenz Ellen Verstegen. Regie Christine König. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2018. Dramaturgie Martina Müller-Wallraff.